Auf dem Filmfest sieht und findet man jede Menge Menschen, die mit Film und Medien allgemein zu tun haben. Diesmal haben wir Dr. Tobias Hochschärf am Mikro, der es sich aber nicht nehmen lassen möchte, sich kurz selbst vorzustellen. Ja, ich bin Tobias Hochschärf, ich bin Dozent an der Fachhochschule Kiel. Ich habe eine Professur für audiovisuelle Medien und Radio und bin zurzeit Prodekan und absolut begeisterter Filmgänger. Im Rahmen des Filmfestes wurde auch zum ersten Mal ein Filmpreis der FH Kiel ausgegeben, der Peter K. Hertling Filmpreis. Der ist ja auch ein wenig auf Ihre Initiative entstanden, oder? Genau, also wir haben uns eigentlich Gedanken gemacht. Peter Hertling hat eigentlich Film am Fachbereich Medien der FH Kiel etabliert und auch als festes Element. Und irgendwann bin ich später dazugekommen und kann heute noch die Früchte sozusagen ernten, die er von den Pflanzen, die er gesät hat. Und es war mal an der Zeit, einfach zu sagen, danke Peter, dass wir so viel Film im Curriculum haben. Und danke auch, dass du so vielen Studis Mut gemacht hast, ihre Filme bei Festivals einzureichen. Und das ist nämlich genau der Preis. Einerseits zu sagen, das sind die besten Produktionen des Jahres. Und andererseits, ihr kriegt jetzt Geld und damit könnt ihr euren Filme, die wir gut finden, auch auf Festivals zeigen. Ihr könnt da hinfahren, ihr könnt die Reisekosten von uns bekommen, ihr könnt übernachten, ihr könnt mit anderen Filmemachern quatschen. Und das ist sozusagen, das ist das, was Peter macht und immer gemacht hat. Nun haben Sie erklärt, wofür der Preis steht. Aber wenn man ihn jetzt nicht kennt, wer ist Peter Hertling? Peter K. Hertling ist Dokumentarfilmer, Journalist, war lange Jahre fürs ZDF tätig, dann auch als freier Dokumentarfilmer, hat unglaublich viel beachtete Filme über Antarktis gedreht und war seit Ewigkeiten das Urgestein am Fachbereich Medien. Und ist uns auch jetzt immer noch, obwohl er eigentlich in Rente ist, immer noch verbunden. Er kann es eben nicht lassen, sozusagen uns immer noch darauf hinzuweisen, was gute Filme sind. Und Peter Hertling ist vor allem passionierter Filmemacher. Danke, Herr Dr. Hochschärf. Und wie das auf einem Filmfest so ist, dann lief uns der namensgebende Peter Hertling auch noch vors Mikrofon. In einer Anekdote während der Vorstellung gab Herr Hochschärf auch zu, dass man Peter Hertling mit dieser Namensgebung überrascht hat. Er selber wusste gar nichts davon. Ja, das war zu dem Zeitpunkt 20 Jahre Multimedia Production, also dieses Studiengangs. Und da habe ich einen Filmabend initiiert und auch geleitet, wo also die 20 Jahre Revue passierten. Und im Rahmen dieser Vorstellung im Studiokino kam plötzlich dieser Film, den Sie auch gesehen haben. Hertling spielt hierbei auf den Trailer an, in dem zum ersten Mal der Preis und sein Name öffentlich bekannt gegeben wurden. Und ich dachte, wieso kenne ich das nicht? Schließlich war ich ja der Initiator. Und dann sagte er, ja, eigentlich gut gemacht. Was kommt denn dabei bloß raus? Ja, und dann war es mein Filmpreis. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet gehabt. Das dürfte dann ja aber sicherlich eine Ehre sein, der Namenspate für einen Filmpreis zu sein. Oh ja, eine sehr große Ehre. Sie sagten 20 Jahre MMP. Sie selbst haben ja auch schon weit mehr als über 20 Jahre Filme gedreht. Wie würden Sie selbst Ihren Werdegang einmal kurz zusammenfassen? Ja, ich komme aus einer Familie, wo der Film eine große Rolle spielte. Mein Vater hatte Kinos. Ich bin also im Kino aufgewachsen. Und das hat mich geprägt bis heute. Filme machen, Filme gucken, Filme besprechen, Menschen an das Filmemacher ranführen, das kam einfach und ist geblieben bis heute. Wenn Sie sagen, es kam einfach, Sie waren beim ZDF angestellt, waren später dann in der Arktis zum Drehen. Ja, also das hatte ja alles mit dem Filmemachen zu tun. Also, dass ich nicht der große Spielfilmregisseur sein werde, das ist mir sehr früh klar geworden. Und so ist einfach aus meinem Studium heraus, Politologie habe ich gemacht. Und dann war ich auf der Journalistenschule in München. Da blieb einfach nur das Fernsehen zum Filmemachen. Ich wollte nicht zum Hörfunk. Schreiben für Zeitungen war ein Gräuel für mich, aber Texten für Filme, das konnte ich. Aber Schreiben ist ja sicher dann auch ganz hilfreich, wenn man eine riesige, weitläufige Eiswüste irgendwie noch erklären möchte, oder? Oh ja, aber das kommt dann plötzlich. Da fließen dann die Buchstaben wirklich aufs Papier. Und das hat auch mit einer sehr großen Demut zu tun, die man dieser Landschaft gegenüber hat. Und dann gibt's hier auch was zurück. Wir danken auch Peter Hertling für das Gespräch und weitere Interviews folgen.